Jetzt schmeckt aber wirklich 13. Salomon, das größte und leistungsfähigste Rechenzentrum der Erde, nahm die Arbeit auf. Es führte die unendlich schwierigen Berechnungen für die Programmierung des Dimensionsbrechers durch. Commander Perkins und Major Hoffmann sollten mit dem Dimensionsbrecher über 6000 Lichtjahre hinweg befördert werden. Dann sollten sie beschleunigen. Die Menschen der Erde haben erfahren, dass es in unserer Milchstraße ein Sternenreich gibt, das sich das Mittlere Auge nennt. Die galaktischen Waffenmeister sind die Verbündeten des Mittleren Auges. Sie beliefern es mit den gefährlichsten Waffen, die je ersonnen worden sind. Zweiter. Wir halten hier derweil die Stellung. Hey, da kommt ein Taxi. Das wird sicherlich Sigourney abholen. Hör zu, Peter. Wenn du zurückkommst, klingel nicht. Bob und ich bleiben hier im Zimmer auf Posten. Ja. Wenn sich dein Auto der Zufahrt nähert, werden wir dich schon bemerken und dir öffnen. Okay. Du aber, Avanti. Sigourney verlässt bereits das Haus. Bin schon unterwegs. Ganze 2 Stunden saßen Justus und Bob in dem Gästezimmer, bis sie endlich Peters MG hörten, der sich langsam der Villa von Lydia Cartier näherte. Bob eilte die Treppe hinunter, um dem zweiten Detektiv die Haustür zu öffnen. Na und? Hier kommen wir nicht mehr raus. Bob! In der Küche, komm schnell! Mama! Mama! Was ist denn, Mrs. Dobson? Seht doch! Grüne Flammen auf dem Fußboden! Umheben! Unmöglich! Aber du siehst doch! Die 3 Fußspuren haben sich ins Linoleum eingebrannt! Die Spuren nackter Füße! Justus rief die Polizei, die die flammende Spur genau untersuchte, ohne allerdings zu einem greifbaren Ergebnis zu kommen. Am Abend trafen sich die 3 Detektive zu einer Besprechung. Hör mich doch wenigstens an. Dieses Monster, es lebt. Es gibt es wirklich. Da unten in dem See, ich habe seine Zähne gesehen. Irene, hör mich doch an. Wahrscheinlich so eine Art Computer. Er schaltet den Strom ein. Bob, sieh doch. Er bewegt sich. Hast du es gesehen? Dieser Metallknöpf an seinem Kopf waren glühend rot. Da! Himmel! Dr. Frank richtet sich auf. Sieht aus wie Senior Alvarez. Es ist Alvarez. Wie Nein, nein, das ist nicht Alvarez. Das ist der Körper des Spaniers mit dem Gehirn von Dr. Frank. Jetzt steigt er vom Operationstisch. Er hat uns gesehen. Verdammt! Er kommt hierher. Er schlägt die Scheibe ins Wasser. Dr. Giralda! Wie mir entgegenglotzte, starrte ich auf den Totenschädel der ca. 50-jährigen Frau, deren linkes Auge mir eiskalt und vom Entsetzen gezeichnet entgegenblitzte. Mit einer hastigen Bewegung hatte sie einen länglichen Gegenstand unter ihrer Wolldecke freigelegt und stieß mir die rechte Knochenhand schon am Abzug